auf geladen für den Schuss wird kommende 1000 Jahre in der deutschen Geschichte stimmen. Ausgefunden habe, das ist Deutschlands Glück.